Kapitel 38 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Zensur. Nur immer frisch verboten, nur immer konfisziert, und ging es auch nach Noten. Ihr weckt doch nicht die Toten. Das Leben triumphiert. Ihr traurigen Kapuzen, ihr aller Wahrheit Feind, ihr wollt den Adler stutzen, die Sonne wollt ihr putzen, weil sie zu hell euch scheint? Umsonst, ihr könnt nicht hindern, auch nicht das kleinste Wort, ihr könnt den Hass nicht mindern, ihr könnt die Glut nicht lindern, die grimmig euch verdorrt. Gebt acht, die Stunden schleichen, die Morgensonne strahlt. Gebt acht, ich seh ein Zeichen, da werde noch mit Streichen die Striche euch bezahlt. So nährt ihr selbst die Flamme, die selber euch verzehrt. Schon knistert es am Stamme, o dass euch Gott verdamme, ihr seid kein Mitleid wert. Ende von Kapitel 38.